Wenn ich da hinten war, ich bin und da ist die Bude ein und fickt deine ganzen Fotzen da von mir aus, Junge.